Mel, herzlichen Glückwunsch, wir haben schon wieder den neuen Live-Gewinner. Denn Monat für Monat geht über 1 Million Euro an Sie daheim raus. Versprochen ist versprochen. So, es geht weiter, meine Damen und Herren. Ja? Thank you.